Mixo. Halt die Tage fest, New York, Kamera, Polaroid. Flex, flex. Weiß nicht genau, wo ich heut wär ohne euch. KDW 5K, Bar Cash, hol die schwarz und die Ketten gold. Flex, ich esse gut jeden Tag, wird nicht satt, denn mich schmeckt er voll. Nigro, guck, ich lebe in den Tag, Hut, Junge, Unikat, bin zufrieden, gute Zahlen, Nigro. So weit, Brutto, lange Nacht, Handy, Paradies im Glas und ich hol mir, was ich mag, Nigro. Spar dein Kommentar, Lucio Loco, Original, guck, die Bretter kommen brutal und der Hunger maximal, yeah. All Black, guck, du kennst mich, Brutto, yeah. Immer Flex, guck, du kennst mich, Brutto, yeah. Guck, ich fühl mich so frei wie Bob Marley. Bin im Film und ich flieg bis zum Mond. Alles wird gut, keine Panik. Nicht genug, denn ich schuld die Million. Guck, ich fühl mich so frei wie Bob Marley. Bin im Film und ich flieg bis zum Mond. Alles wird gut, keine Panik. Nicht genug, denn ich schuld die Million. Will nach Malaysia, Tokio, China, Montenegro mit Aldan. New York, Skyline, Mexiko, Todsuff, ich wollte immer frei sein. Mein Telefon auf Flugmodus, First Class, mir geht's gut, Loco. Bin im Hotel, 5 Sterne, poste Tourfotos. Moshpit, Hütte brennt, was ist nur los? Family, keine Fans, Loco Gang. Guck, ich fühl mich so frei wie Bob Marley. Bin im Film und ich flieg bis zum Mond. Alles wird gut, keine Panik. Nicht genug, denn ich schuld die Million. Guck, ich fühl mich so frei wie Bob Marley. Bin im Film und ich flieg bis zum Mond. Alles wird gut, keine Panik. Nicht genug, denn ich schuld die Million. Halt die Tage fest, New York, Kamera, Polaroid. Flex, flex. Weiß nicht genau, wo ich heut wär ohne euch. KDW 5K, Bar Cash, hol die schwarz und die Ketten gold. Flex, ich esse gut jeden Tag, werd nicht satt, denn mich schmeckt er voll. Guck, ich fühl mich so frei wie Bob Marley. Bin im Film und ich flieg bis zum Mond. Alles wird gut, keine Panik. Nicht genug, denn ich schuld die Million. Guck, ich fühl mich so frei wie Bob Marley. Bin im Film und ich flieg bis zum Mond. Alles wird gut, keine Panik. Nicht genug, denn ich schuld die Million.